ich verstand. Und ich verstand. Unser weißes Haus. Unser weißes Haus. Es steht nur auf Sand. Es steht nur auf Sand. Ah, frag mich nicht, ob sich das Glücksrad noch dreht. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Lebe wohl, Musikant, gib mich nun wieder.